zu einem Zeitpunkt, da die illegale, konspirative Kaderarbeit strikteste Abgrenzung forderte, war der Eintritt in das organisierte Kollektiv notwendig. Nur hier schien sich die Verlässlichkeit unter Beweis stellen zu lassen. Ein solcher Schritt aber wurde durch die Dezentralisation der Partei erschwert. Auch war mir nicht bekannt, für welche Gruppe, welches Land ich überhaupt zuständig war. Es durfte jetzt nichts anderes geben als die Tätigkeit für den Wiederaufbau, die Stärkung der Partei, und ich war bereit, den Direktiven, die wieder auf mich zukommen würden, Folge zu leisten. Gleichzeitig aber zog es mich zu dem von Sphingen bewachten Parktor hinter der Brücke, eine ungeheure Wissbegier stieg in mir auf, ich stützte mich auf die steinerne Brüstung, Schleppkähne mit den Wimpeln bunter Wäschestücke zogen unter mir hin, ich wünschte mich, heute, da genaueste Orientierung in der äußeren Realität benötigt wurde, heute, da die Stadt den Atem anhielt vor den entscheidenden Zügen und Schlägen der Protagonisten im diplomatischen Schauspiel, hinüber zu den Pappeln an der hohen Uferfeste, zum Arsenal der Bilder. Der Gedanke an die Aufnahme in die Partei verband sich mit dem Begehren nach unbegrenzten Entdeckungen. Schon sah ich mich vor den bemalten Flächen stehen, sah mich in der Begegnung mit Géricault, Delacroix, Courbet, Millet, in die geschlossene Organisation, in den kompromisslosen Kampf wollte ich mich begeben und zugleich in die absolute Freiheit der Fantasie. Den Pont Royal überwindend, stellte ich mir den Weg in die Partei und den Weg in die Kunst als etwas Einmaliges, Untrennbares vor. Die politische Entscheidung, die Unversöhnlichkeit vor dem Feind, das Wirken der Imagination, dies alles fügte sich zu einer Einheit zusammen. Beim Passieren der Sphingen wurde die letzte Sperrlinie durchbrochen. Hier und da, in den Anlagen mit den kreuzweise verlaufenden Kieswegen, führte ein Spaziergänger seinen Hund an der Leine. Ägypter und Assyrer, Druiden und Gallier, Römer und Goten waren herangeholt, in Stein geschlagen, in Erz gegossen worden, um die Fürsten auf ihren Streitrossen zu ehren. Überall erhoben sich Wächter und Herrscher, drohend mit Schwertern und Lanzen, und auf ihren Sockeln drehten sich Dichter, Philosophen und Künstler und reichten mich einander weiter. Kaum hatte ich mich auf einer Bank zurückgelehnt, stellten sich gespenstisch silbergraue Frauen in langen Gewändern vor mich hin und verscheuchten mich mit ausgestreckten Händen. Ich hatte Zeit, mich zu fragen, was denn dies war, diese Stadt, woraus sie ihr Wesen bezog, ihre Kraft, mit der sie unaufhörlich auf mich einwirkte. Es war immer mein Wunsch gewesen, in diese Stadt zu kommen, und nun, da ich hier war, kaum geduldet, zu den Niedrigsten gehörend, ging es darum, dass ich mich von ihr nicht in die Knie zwingen ließe. Ihren Gebäuden und Straßenzügen gegenüber hatte ich mich zu behaupten, in dieser mächtigen Ansammlung, die ihr Leben erhielt durch alle jene, die darin wohnten und gewohnt hatten, musste ich nach Beziehungen suchen, die meinem Bewusstsein Halt gaben. Die Architekturen und Avenuen zogen den Wanderer hinein in ihre Weiträumigkeit, und das Licht, wiedergespiegelt vom Wasser und von den sandgelben Tönungen der Häuserwände, tat das Seine, um ihn in eine Leichtigkeit und Hingabe zu versetzen. Durch die mittlere Wölbung des Tors aus rotem Marmor zu Ehren des Siegs von Austerlitz im Vorhof zum Louvre waren in gerader Linie der Obelisk auf der Place de la Concorde und das große Denkmal der napoleonischen Armeen am Ende der Champs-Élysées zu sehen. Diese Perspektive, gesäumt vom sanften Grün der Baumreihen, lud den Blick zum Flug ins Unendliche ein. Vom Merkmal eines kriegerischen Triumphs zum anderen verlief sie, alles Streben nach Machtvollkommenheit war in ihr enthalten, ihr Format, dem breiten Aufmarsch der Truppen, der Öffnung der Sicht über unbändige Volksmassen dienend, sollte die Gefühle aufschwingen und uns den Imperialismus, verwandelt zu großartigen Proportionen, als Schönheit empfinden lassen. Erwägend, wie bei der Niederreißung der alten Stadtteile der Barrikadenbau erschwert, das Schussfeld freigelegt werden sollte, sah ich Paris im Bann seiner Oberen stehen, sah an allen strategischen Punkten die Auftürmungen des Reichtums, die in sich geschlossenen Viertel der Handwerker, Kleinbürger und Arbeiter überragen. Es war aber nicht dieses Muster, das der Stadt ihr Gesicht gab. Eher wurde die Empfindung des Hierseins, der Gegenwärtigkeit all dieser Bauten hervorgerufen, vom Wissen um die Vorgänge, die ringsum, von unten her, immer wieder in die Welt geleitet worden waren, die Bewegungen der Empörung, des Aufruhrs, die ihre eigene Gewalt, ihre eigene Macht zur Entfaltung brachten. Von solchen Handlungen trug jedes Haus eine deutlichere Spur als von den Zwängen, die erlassen worden waren von den Dynastien, und wenn ich den Namenlosen, die auf den Gassen die Steine zu Barrikaden geschichtet hatten, jene hinzurechnete, die mit ihren Kunstwerken eingegangen waren in das Leben der Stadt, so geriet ich schon in ein brodelndes, heißes Gewühl, das mir den Atem verschlug. Fast alle, die dazu beigetragen hatten, mein Denken zu formen, waren hier wohnhaft gewesen. Dass sie das, was ich sah, mit ihrem Blick geprüft, dass sie diese Straße überschritten hatten, konnte mir einen Augenblick lang Forderungen auferlegen, die kaum tragbar waren, ermutigte mich dann aber, denn auch von ihnen war keiner im Flug über seinen Anfang hinausgelangt, und gerade sie, die mir am nächsten waren, hatten Zeugnisse ihrer Mühen und Entbehrungen hinterlassen. Im vollen Tönen des Verkehrs, im Getriebe der Menschen, die ihren Geschäften entgegeneilten, kam ich von der Place Vendôme, auf der ich gesehen hatte, wie sich die Säule neigte, wie sie fiel und zerbarst. Hatte sie sich auch, wie in einem rückwärts gedrehten Film, wieder aufgerichtet, umstoben von ihren Kupferplatten voller Adler, Brustpanzer, Zeichen und Liktorenbündel, die sich schraubenförmig zusammenlegten um den dick gemauerten Stumpf mit der Wendeltreppe im Innern, so war doch die Tatsache, dass sie einmal mit dem lorbeergekrönten Cäsaren auf der Kuppel gestürzt worden war, immer noch Grund genug, den edel gestalteten Platz mit Zuversicht zu verlassen. Einmal wollten uns die hohen Treppen zum Portal der Nationalgalerie in Berlin den Zugang zur Kunst erschweren. Einflusslos und nichtig hatten wir die Stufen erklommen, hinauf zur Akropolis, die sich nur aus Erwählten öffnen wollte. Vorm Eintritt in den Louvre aber war nur eine Schwelle zu nehmen. Und während die deutschen Truppen sich an der tschechoslowakischen Grenze formierten, Polen und Ungarn ihre eigenen Forderungen auf Landgewinn stellten und man sich im Hotel Dresden am Rhein auf die Ankunft der britischen Delegation vorbereitete, wurden die Türen aufgeschlagen und ich zog ein im Strom der Pilger in die Fluchten der Säle, beugte mich fragend hinab zu den mürrischen Alten mit ihren Schirmmützen, auf Sandstühlen sitzend, sah das Unvergleichliche bei jedem Schritt, rechts und links, ließ es nur aufklingen, ging schon weiter, Trepp auf, Trepp ab, bis ich schließlich vor die riesige, schwärzlich-braune Leinwand geriet, die zunächst den Eindruck eines plötzlichen Erlöschens und Sterbens vermittelte. Bei dieser ersten Begegnung versuchte ich, in den mit Asphalt vermengten, stark nachgedunkelten, stumpf und fleckig gewordenen Farben den Ansätzen der Leuchtkraft nachzuspüren, die beim Gespräch mit Eichmann gegenwärtig gewesen war. Allmählich ließen sich auf der monochrom wirkenden Bildfläche einige gelbliche, bläuliche, grünliche Töne unterscheiden. Vorherrschend war nicht länger die Empfindung einer äußerst gesteigerten Spannung bei der Entdeckung des Schiffs am Horizont, sondern eine Beängstigung, ein Gefühl der Ausweglosigkeit. Nur noch Schmerz und Verlorenheit waren aus der gewaltsam gebändigten Komposition abzulesen. Es war, als sei mit der Verschorfung und Verschlackung des Farbauftrags alles dokumentarisch Greifbare aus dem Bild gewichen und allein eine Kunde der persönlichen Katastrophe des Malers übrig geblieben. Doch empfand ich weniger Enttäuschung über das Erloschensein des Gemäldes als Mitgefühl mit Géricault, dessen Leistung der Verwitterung, dem Verfall preisgegeben war. Auch führte mich die Undeutlichkeit des Bilds an Schichten heran, in denen die Vision noch keine Festigkeit angenommen hatte. Die einzeln auftauchenden Figuren sprachen von den brütenden Vorbereitungen, und indem das Abgeschlossene sich verhängte, trat Gärendes, Traumhaftes zutage. Lange Zeit hatte der Maler im Getümmel der vielen, dann zwischen Toten und Verdämmernden verbracht. Die Lösung, nach der er suchte, sah er in der Sekunde entstehen, in der, mit dem gellenden Schrei beim Erscheinen der Brick, die völlige Umstellung eintrat und die Körper, die schon bereit waren, ihr Verderben hinzunehmen, noch einmal aufschnellten und zu einem Keil wurden gegen die Welt der Vernichtung. Er war diesem Abschluss schon nah, als er las, wie die Schiffbrüchigen mitten unter den Schrecknissen fähig waren zum Scherzen, wie sie, einen Augenblick lang ihre Lage vergessend, in Gelächter ausbrachen. »Wenn die Brigg nach uns ausgeschickt wird«, sagte einer, »so gebe Gott, dass sie Argusaugen habe«, womit er auf den Namen des Schiffs anspielte, von dem sie sich Hilfe erhofften. Dies zeigte ihm, dass auch in der äußersten Not, solange ein Atemzug möglich war, noch ein Lebenswille weiter bestand. Wenn er schließlich doch unter die Gewalt des Hades geriet und die Anspannung des Aufbegehrens in brandiger Umhüllung verging, so wurde dadurch sein Mut, der ihn alle Kräfte kostete, nur desto größer. Sein Unterfangen war es gewesen, die Letzten zu malen, die noch fähig waren, sich emporzustrecken. Und während das Floß dahinrauschte, im schäumenden blaugrünen Wasser, angehoben von der einen Woge, überschüttet vom harten Schwall der nächsten, in fortwährendem Auf und Ab, drang der Tag des 21. September von draußen auf mich ein. Plötzlich kam ich nicht weiter bei der Bemühung, das Bild zu verstehen. Allzu viel schien es zu enthalten vom persönlichen Wesen des Malers, von der Unruhe, der Unzufriedenheit, die ihn selbst zerfraß. Es war, als befände er sich irgendwo draußen in der Stadt, als gelte es, ihn zu finden, ihn zu befragen über den Sinn, den er in seine Arbeit gelegt hatte, und ich verließ den Palast mit den imaginären Reichtümern. Beim Versuch der Annäherung an dieses Stück tärigen Tuchs war der Zwiespalt in mir wieder aktualisiert worden. Jericho, Sohn des 14. Juli, kannte die Kräfte, die dem Untergang, der Auflösung entgegenzustellen waren. Die Revolution hatte sich in ihm niedergeschlagen, gleich einem Wundmal. Er hatte die Fähigkeit erstrebt, für die Errichtung einer Herrschaft des Gemeinwohls wirken zu dürfen. Doch er besaß nichts als seine künstlerische Sprache, und mehr noch als zur Darstellung des Siechtums einer Epoche diente diese ihm dazu, Zeichen zu setzen für die Martern, die seine eigenen bloßgelegten Nerven erlitten. Während der Jahre, in denen Jericho sein Handwerk entwickelte, waren die alten Zustände wiederhergestellt worden. Niemand mehr fragte zur Zeit der Restauration nach der Ersten Republik. Ein Blick beim Vorbeigehen auf die Bilder Davids konnte bestätigen, wie nach dem klassizistischen Geist der Revolution, nach dem idealistischen Höhenflug, sofort der Ansatz gefunden werden konnte zum Größenwahn des Kaisertums. Was vital in Jericho war, stand auf der Seite der Erneuerung. Dies kam in der Wahl seiner Themen zum Ausdruck, in seiner Malweise, im Aufstrich der Farbe, der Behandlung der Formen. Sein Leben aber war das eines in die Enge gedrängten, eingekapselten. Der Hass auf die Überheblichkeit, die Eitelkeit der Gesellschaft trieb ihn in den Zusammenbruch. Wenn er sich zuletzt fast ausschließlich in Gefängnissen, Irrenhäusern und Leichenhallen aufhielt, so deshalb, weil er es nur noch zwischen den Ausgestoßen ertrug. Ihnen war er verwandt. Vor dem desillusionierten Gesicht des Diebs, beim Studium der gelblich-bleichen Haut, der rot umränderten Augen der Wahnsinnigen, fand er Übereinstimmung mit sich selbst. Und seiner Todessucht entsprach der Anblick der abgeschnittenen Glieder auf dem Seziertisch, der vom Leib getrennten, blutigen Köpfe. Der Bruch in seinem Innern rief etwas von der Zersplitterung wach, der auch meine Generation ausgesetzt war. Es war, als steckte ein Knebel in unser Mund, der jedes Wort, das wir über Spanien äußern wollten, zu einem unheimlichen Stöhnen machte. Mehr als 2 Jahre lang, eine Unendlichkeit für uns, war dort gekämpft worden. Hier aber verlor sich jeder Gedanke an die Not, in der sich die Spanische Republik befand, in wattierter Gleichgültigkeit, stumpfem Schweigen. Hier wurde die unsägliche Anstrengung, dem Gegner standzuhalten, von der Hülle eines fälschlichen Friedens verdeckt. Dieser Friede war zu einem mystischen Glück geworden, dessen Bewahrung in den Händen einiger mit übernatürlichen Eigenschaften ausgestatteten Personen lag. Wohl war die Stadt von einer Spannung erfüllt, die ein Weltgeschehen umfasste. Überall scharten sich die Menschen zusammen, letzte Meldungen erörternd. Doch was sie mit solcher Erregung verfolgten, war nichts anderes als eine zum Reißer verfälschte Geschichte ihrer eigenen Notlage. Gebannt hingen sie an den rätselhaften Intrigen, Hoffnung wurde ihnen eingeflößt, eine Lösung erwartend bemerkten sie nicht, dass die Gefährdung der Tschechoslowakei eine Folge der Ignoranz gegenüber Spanien war. Betört von den Reden der Ehrbarkeit Englands und Frankreichs, sahen sie nicht die Verflechtungen der begangenen Verbrechen. Spanien war abgeschrieben, die Bedrohung der Tschechoslowakei zu einem freistehenden Problem gemacht worden. Während im spanischen Vakuum noch um die Entscheidung gekämpft wurde, boten die Massenmedien des Westens dem Publikum die Züge und Gegenzüge an, in einem sensationellen Spiel, dessen Helden die Diplomaten waren. Sie beraubten die militante Vorhut der Arbeiterklasse ihrer Wirkungskraft und sprachen Einfluss nur den Schablonen der Regierenden zu, hinter denen die mächtigen Kräfte der Hochfinanz unerwähnt blieben. Der angebannte Vorstoß einer Volksbewegung wurde verdrängt vom Schwall der Phrasen aus dem Festigungsprozess der Reaktion. Die Notwehr gegen die Versklavung lag verkümmert unter Deformation und Lüge. Vor kurzem noch war es, als könnten Einsicht, Vernunft siegen über die Mächte der Zerstörung. Jetzt bestimmten dunkel gekleidete Herren feierlich und korrupt über das Geschick der Nationen. Jede Zusammenarbeit mit der Sowjetunion hatten sie abgewiesen, hatten deren Aufrufe und Warnungen ignoriert, zum Haupt der faschistischen Liga aber waren sie geeilt, bereit zu allen Zugeständnissen, um bei der Neuaufteilung der Märkte nicht zu kurz zu kommen. Auch bei den Unklarheiten und Fehlschlägen, die es in Spanien gegeben hatte, bei den Zweifeln und Schwächen, die uns dort überkommen haben mochten, nahm für uns das, was in der Republik versucht worden war, eine Leuchtkraft an, die das übrige Europa hätte versengen müssen. Hier aber ließen die Menschen sich blenden von der Kolportage infamer Geschäfte, Verrat und Raubtum nannten sie hochherzige Taten zur Erhaltung des Friedens. An jeder Straßenecke kam uns die Lobpreisung zynischer Berechnung entgegen. Warum, fragten wir uns, zogen die Arbeitenden mit ihren Fahnen nicht auf die Straßen, um ihren Zorn kundzutun über den Betrug, der an ihnen begangen wurde? Vielleicht waren sie, sagten wir, dem gleichen Erstaunen, der gleichen Machtlosigkeit ausgesetzt wie wir, die wir von unseren Aufgaben abgetrennt worden waren. Vielleicht begannen auch sie erst jetzt zu fassen, wie heimtückisch ihre Aktionen während der letzten Jahre untergraben, entkräftet worden waren. Ausgesetzt den erzwungenen Zufälligkeiten des Exils erörterten wir bei um sich greifender Unbeständigkeit und Hektik Auswanderungsziele. Sah einer die Möglichkeit vor sich, nach Mexiko, Nordamerika, Skandinavien zu kommen, so war dies verbunden mit dem Verbot politischer Betätigung. Entweder hatte man sich irgendwo eine Förderung, eine Garantie zu beschaffen, um mit herabgeschraubten Ansprüchen in der Fremde zu vegetieren, oder sich auf eigene Faust mit gefälschten Papieren an schwarzen Grenzübergängen in ein unbekanntes Land einzuschleichen und dort unterzutauchen. Unter den Kandelabern, den bleigefassten Scheiben des Fensters, an den kostbaren Tischen saßen die diskutierenden, gestikulierenden Gruppen. Der Hausherr mit seltsam glänzendem, zufriedenem Gesicht ging zwischen ihnen hin und her. Hodan war flüchtig zu sehen, im Gespräch mit Branting, dem schwedischen Abgeordneten. Misstrauen begegnete ihm jetzt. Es war bekannt, dass er mit Münzenberg befreundet war, und obgleich niemand wusste, ob Münzenberg noch der Partei angehörte oder bereits ausgeschlossen war und was ihm überhaupt vorgeworfen wurde, so wurde jeder, der noch etwas mit ihm zu tun hatte, auf unbestimmte Weise geschnitten, kaltgestellt. In den oberen Sälen des Hauses tagte, trotz dieser Unstimmigkeiten, der Ausschuss zur Vorbereitung der Volksfront unterm Vorsitz von Heinrich Mann. Da die Regierenden auf keine kommunistische Initiative eingingen, hatten die Zusammenkünfte des kleinen, zurückgezogenen Kreises etwas Unwirkliches an sich, und es war hier doch der einzige Versuch zu finden, der noch hätte einwirken können auf die Katastrophe, die jede unserer Regungen überschattete. Merker, Dahlem, Ackermann, Abusch gehörten zu den Sprechern der Kommunistischen Partei. Mewis befand sich zurzeit in der Tschechoslowakei. Zwischen den sozialdemokratischen Funktionären waren Braun, Stampfer, Breitscheid, Hilferding anwesend, ohne Vollmachten jedoch, wenn es nicht ihre Mission war, jede Entscheidung hinauszuzögern. Die Sozialdemokratische Partei mit ihren Vorstandsmitgliedern in Prag, in London, war zu einem ebenso gesichtslosen, zerfließenden Gebilde geworden wie die französische und auch die spanische Sozialistische Partei. Nur in ihrer der Selbsterhaltung dienenden Bindung an die Kapitalinteressen war sie greifbar. Wenn die Kommunistische Partei noch gestaltloser erschien, so war dies zurückzuführen auf die notwendige Tarnung, die Fortsetzung des Kampfs im Untergrund. Gleichzeitig aber war sie, bei allem Nachdruck, den sie den Bemühungen um eine gemeinsame Front verlieh, vom inneren Unheil zerrissen. Eine allgemeine Mobilisierung in der Tschechoslowakei war zu erwarten. Bereits gehisste Swastika-Fahnen in böhmischen Städten waren niedergeholt, in Wohnungen angesammelte Waffen beschlagnahmt worden. Ich sah vor mir die Küche in Warnsdorf, versuchte mir den Raum leer vorzustellen, in der Hoffnung, dass meine Eltern sich nach Prag begeben hatten. Mit Katz, dem ehemaligen Mitarbeiter Münzenbergs, besprach ich, ob ich mich bei der tschechoslowakischen Botschaft zum Armeedienst melden solle, doch er riet mir zu warten. Ihn, der in Paris ansässig war, sah ich zunächst so, wie mein Vater ihn mir auf Wehners Worte zurückgreifend beschrieben hatte, doch davon ließ sich bald nichts mehr wiedererkennen. Die Eleganz seiner Kleidung nahm mich nicht gegen ihn ein. Sie schien ihm eine Art Schutz zu bieten. Er befand sich im Auftrag der Komintern in der Stadt. Zu seinen zahlreichen Aufgaben gehörte die Betreuung der in Paris eintreffenden Angehörigen der internationalen Brigaden. Im Gespräch wirkte er offen, erfahren. Ich hatte meinen Wunsch, der Partei beizutreten, zur Sprache gebracht und auch erwähnt, dass die Einsicht in die Dringlichkeit der zu lösenden praktischen Fragen mein Verlangen nach künstlerischer oder wissenschaftlicher Arbeit nicht ausschloss. Géricault verband uns miteinander. Am Nachmittag gingen wir vom Boulevard de Clichy unterhalb des Montmartre die schmale, doch verkehrsreiche Rue des Martyrs hinab und traten in das Tor des Hauses Nummer 23. Der Gang führte uns auf einen gepflasterten Hof. Die Wände des ehemals vornehmen Gebäudes waren von verschlissenem Grau, Sprünge durchzogen den Putz, Fenster, Türen und Schwellen saßen schief im Mauerwerk. Die Seitenflügel erstreckten sich bis über den Garten, der sich mit ein paar hohen Akazien- und Ahorngebüsch und mit einem von Efeu umrankten Zaun an den Hof schloss. Zwischen den Gittertüren befand sich ein Brunnen mit niedriger Tränke, angelegt für die Pferde, deren Stallungen zu Beginn des vorigen Jahrhunderts im Erdgeschoss linker Hand eingebaut worden waren. Katz zeigte auf die beiden Bogenfenster und das höher gelegene viereckige Mittelfenster im Stockwerk darüber. Dort hatte Géricault vom November 1817 bis zum Herbst 18 sein Bild skizziert. Zur Ausführung des großen Gemäldes war er in eine Werkstatt in der Rue Louis le Grand, in der Faubourg Roule übersiedelt, dann, nach der Ausstellung und seinem zweijährigen Aufenthalt in England, wieder zurückgekehrt in das Gartenhaus, wo er am 26. Januar 1824 an den Folgen seiner Reitunfälle starb. Damals lag die Straße in einem ländlichen Außenbezirk der Stadt, an Gärten und vereinzelten Villen, am Viehmarkt und an Gehöften vorbei, führte sie zu den Ruinen des Benediktinerklosters, den Mühlen, Weinfeldern und Kalksteinbrüchen auf dem Mont des Martyrs. Erst ein paar Jahrzehnte später breitete die Stadt sich über die Anhöhe aus, zwischen den Häusern an den geringelten Gassen und steilen Treppen aber standen, bis in den Anfang der 20er Jahre unseres Jahrhunderts, Lauben- und Bretterhütten, übereinander gedrängt an den strauchigen Hängen, dem Maquis, der Freistadt der Ärmsten. In der Nähe der Place Blanche hatte Géricaults Pferd vor einer Schranke gescheut und ihn abgeworfen. Der Abszess, den er sich durch die Verwundung zuzog, brach einige Tage später auf, als er, trotz der Erkrankung, am Derby auf dem Champ des Mars teilnahm und aufs Neue stürzte. Die Infektion griff das Rückgrat an, die Wirbelknochen begannen sich zu zersetzen, er verweste bei lebendigem Leib. Da lag er flach ausgestreckt auf dem teilweise verhängten Bett in dem Raum mit der gewölbten Decke, umringt von seinen Bildern und Zeichnungen, das Floß der Medusa, aus dem Rahmen genommen, füllte die Längswand. Niemand hatte das Werk kaufen wollen. Ein Händler nur hatte ihm vorgeschlagen, die Leinwand zu zerschneiden und die Teile als freistehende Studien zu veräußern. Als Delacroix ihn Ende Dezember 23 besuchte, wog Géricault nicht mehr als ein Kind, der Kopf des 32-Jährigen aber war der eines Greises. Er hatte diesen Tod gesucht, als habe er sich bestrafen wollen. Der Trieb, sich selbst zu vernichten, wurde auch in den Äußerungen über seine Arbeit deutlich. »Bah, eine Vignette«, antwortete er auf ein Lob, sein skeletthaftes Gesicht den Schiffbrüchigen zuwendend. Und doch plante er bis in die letzten Stunden große Kompositionen, welche die Schrecken der Sklaverei, die Befreiung der Opfer der Inquisition behandelten. War ihm auch nichts anderes mehr gewiss als das Ertragen von Schmerzen, sah er auch nur im Leiden noch Realität, so hatte er das Sterben doch immer wieder durch das Erdenken von Bildern überwunden und seinem Siechtum äußerste Glut abgewonnen. Wieder unter der schwärzlichen Masse seines Werks stehend, Donnerstag, den 22. September, bemerkte ich, wie sich die Gesichtszüge und Gesten der zu einem Ganzen verschmolzenen Gruppe aus der Umdunklung herausschälten. Der Beschauer, so hatte es der Maler gewollt, sollte, wenn auch keiner der Gescheiterten ihm einen Blick zuwandte, sich in unmittelbarer Nähe des Floßes wähnen. Es sollte ihm scheinen, als hinge er mit verkrampftem Griff an einem der vorspringenden Bretter, zu matt schon, um die Rettung noch erleben zu können. Was sich anbahnte hoch über ihm, betraf ihn nicht mehr. Ihr, die ihr vor diesem Bild steht, so sagte der Maler, seid die Verlorenen. Denen, die ihr verlassen habt, gehört die Hoffnung. Der Arm des Toten links hatte sich ursprünglich bis zum Fuß des verendeten Jünglings an der vorderen Kante ausgestreckt. Spuren des übermalten Unterarms und der Hand waren noch zu erkennen. Unterhalb der Rippen war der Leib wie abgerissen. Entweder war er eingeklemmt zwischen den Bohlen, abgeknickt in der Vertiefung oder zur Hälfte verzehrt worden. Vier Leichen lagen vorn in einer Reihe, dahinter hockten drei Gestalten abgewandt von den übrigen, einer am Mast, das Gesicht in den Händen vergraben. Es folgten vier halb aufgerichtete Körper, quer ein zurückgefallener darüber, dann vier stehende, dicht zusammengedrängt und schließlich die drei, von denen zwei den am höchsten aufgerichteten stützten. Auf der Haut aller lag ein grünlich-gelber Schimmer. Als ich mit Eichmann in Valencia die Reproduktion des Bildes betrachtet hatte, war vieles von dem, was sich jetzt zeigte, schon zu ahnen gewesen. Doch erst bei der Konfrontation mit dem Werk, da ich zum Augenzeugen wurde und das Geschehnis in seiner Ursprünglichkeit aufnahm, ließ sich verstehen, welche Handlung das Malen war. Ich begann zu begreifen, wie sich die Anordnung der Formen beim Auswägen innerhalb einer Steigerung ergab und wie die Einheitlichkeit sich zusammenfügte aus Kontrasten. Dunkles stieß, genau gezeichnet, an Helles. Immer leitete die beleuchtete Kontur eines Profils, eines Rückens, einer Wade über zu beschattetem Stoff, Holz oder Fleisch. Oder der schwarze Schnitt eines Kopfs, einer Hand, einer Hüfte hob sich ab von schimmerndem Tuch, Himmel, Wasser. Das Gebändigte, Beherrschte in dieser Verflechtung vermittelte die Empfindung von Ausdauer. Diese Eigenschaft wurde dadurch verstärkt, dass die Beharrlichkeit gleichzeitig wie von einer schweren Trauer umfangen wurde. Diese beständigste aller Emotionen, weil verbunden mit dem Unwiederbringlichen, kam vorn in einer ganzen Figur zum Ausdruck und lag hier und da mit ihrem Abglanz auf einer Stirn, einer Schläfe, einem zurückgeneigten Jochbein. Und jetzt veränderte sich auch wieder der Ausdruck, der sich mit so viel Energie der Möglichkeit des Überlebens zugewandt hatte. Von Bangigkeit war die Erwartung der Rettung geprägt. Ein Warten herrschte vor, wie in der Situation, da die Beklemmung eines Traums durchbrochen und das Erwachen hervorgerufen werden soll. Diejenigen, die das Kommende zu sehen meinten, waren vom Beschauer abgewandt. Die wenigen erkennbaren Gesichter trugen die Starre des nach innen gerichteten Blicks. Der Einzige, der sich ganz dem Außen stellte, der vor sich offenen Raum hatte, war der Dunkelhäutige, der Afrikaner. Hier vibrierte auch der Umriss, die Linien der Schulter, der von hinten gesehenen Wange, des Haars standen im Begriff, in das Gewölk einzufließen. An ihrem äußersten, höchsten Punkt begann die Auflösung, die Verflüchtigung der Gruppe. Soweit ich erkennen konnte, war sonst nirgends dieses leicht Verwischte, dieses Zittern der Kontur zu finden. Das Verschwimmende musste bewusst angelegt worden sein, als kaum merkliches Zeichen für ein Überschreiten der Grenze des Wahrnehmbaren. Hier, wo das Transzendieren einsetzte, war das Körperliche gleichzeitig am stärksten skulptiert. Der schwarze Kolonialsoldat Charles war der kräftigste der Schiffbrüchigen. Er aber gehörte, laut Bericht, zu denen, die bald nach der Rettung durch die Argus in Saint-Louis sterben würden. Die Unteroffiziere Lozac und Claire, der Kanonier Courtade, der Oberfeuerwerker Lavillette und ein unbekannter Matrose aus Toulon. Géricault hatte zwischen diesen Menschen gelebt, beim Abschluss der Vorstudien während des heißen Sommers. Ehe er mit der Übertragung auf die Leinwand begann, war ihm oft, als befände er sich in Saint-Louis, dieser kleinen Stadt auf der Insel in der Mündung des Senegal, wo die Geretteten, hohläugig, bärtig, von Bord getragen und in einen Winkel des Lazaretts gelegt wurden. Vielleicht, fragte sich der Maler, ob er nicht erst hier, bei der Fortsetzung der Qualen, auf dem Land ansetzen solle. Die Seereise in der Vereinsamung war beendet. Nun befanden sie sich wieder zwischen Sesshaften, in einer Kontinuität. Die Engländer, in deren Händen die Garnison noch war, ließen ihnen keinerlei Hilfe zukommen. Nachdem die Schwächsten gestorben waren, bereiteten sich die neuen Überlebenden, der Geograph Coréard und der Wundarzt Savigny, der Hauptmann Dupont und der Leutnant Heureux, der Beamte Billet und der Fähnrich Goudin, Gost, der Matrose, Thomas, der Lotse und der Krankenwärter François auf eine lange Gefangenschaft vor. Géricault lag zwischen ihnen, kroch auf dem schmutzigen Boden, versuchte ein paar taumelnde Schritte, wagte sich dann, zusammen mit den wenigen, die noch fähig waren, zu gehen, hinaus auf die Straßen, um Almosen bettelnd. Die Fadenscheinigkeit der Verträge hatte sich schon erwiesen. Die englischen Beamten und Offiziere sahen keinen Grund, die Ortschaft zu räumen, da die angesagten französischen Besatzungstruppen ausblieben. Wochen später erst traf der erbärmliche Haufe der im Norden an Land gestiegenen Kolonisatoren ein, unbewaffnet und fast ohne Kleider. Während Géricault sich das Dasein in Saint-Louis vorstellte, zeichnete sich wieder das große Thema der Verworrenheit einer Epoche in dem gedachten Bild ab. Die weiße Rasse, gierig bis aufs Blut in sich zerstritten, kam angekrochen über die afrikanischen Gestade, hier und dort hatten Eroberer sich eingenistet, die Versprengten nach dem Schiffbruch schleppten ihre ausgemergelten Leiber durch den Sand, ihre Verseuchtheit hineintragend in die von den Jahrhunderten des Sklavenhandels erschütterte schwarze Kultur. Die Soldaten, Matrosen und Passagiere, angeführt vom Gouverneur und Fregattenkapitän, die nach der Strandung der Medusa das Floß preisgegeben hatten, waren durch die Wüste ins Land des Königs Zaide gezogen. Was der Maler über die Ankunft der Karawane am Zelthof des Regenten in Erfahrung brachte, riss den Blick zu einer neuen Weite auf. Nach den Entbehrungen des Marschs waren die Franzosen auf die Gastfreundschaft der maurischen Stämme angewiesen. Sie entsannen sich Napoleons. Auch für Géricault war der Gedanke, dass der gestürzte Kaiser noch lebte, auf der fernen britischen Insel fast eine Überraschung. Mit der Nennung seines Namens wollten die armseligen Eroberer ihrer Herkunft Glanz verleihen. Demütig kniend vorm Teppich des Königs, von Lanzenträgern und Kameltreibern umringt, zeichneten sie in den Sand die Konturen Europas und des nördlichen Afrikas, sodann ihren Fahrtweg über die Meere. Verwundert stellte der mohammedanische König die Identität des Generals Bonaparte, dessen Armeen er bei einer Wallfahrt nach Mekka gesehen hatte, mit dem Weltherrscher Napoleon fest. Ein langer, dünner Strich zog sich von der Insel Elba an den Säulen des Herakles vorbei über den Äquator hinweg zu einem Punkt im südlichen Atlantik, wo der große Neuordner unerreichbar, entmachtet, verbittert dahinsiechte. Brot und Getränke erhielten die Fremden als Dank für ihren sagenhaften Bericht. So gelangten sie nach Saint-Louis, dieser Stadt, die nichts Merkwürdiges aufzuweisen hatte. 2,5 Kilometer lang, 200 Meter breit, kaum 1 Meter hoch war die Insel. Gerade gezogen die Straßen, einförmig die Häuser, mit dürftigen Gartenanlagen, hinter einer Palmengruppe das Fort mit Mörsern und Arsenal, ein paar Lehmhütten auf der Landzunge, am Auslauf des Flusses, Spitze der Barbarei genannt. Höflich teilten die Engländer den Ankömmlingen mit, sie hätten noch keinen Befehl zum Abzug der Garnison von ihrer Regierung erhalten. Herr de Chaumaret, sich herrichtend mit Dreispitz und ein paar geretteten Tressen, stattete den Kranken und Halbverhungerten im Lazarett einen Besuch ab, versprach ihnen bessere Unterkunft, Pflege und Nahrung, wenn nur erst die Kasse der Medusa mit 100.000 Francs geholt worden wäre. Er einigte sich mit den Sachwaltern Britanniens auf eine Teilung der an Bord zurückgelassenen Güter, Schiffe stachen in See, vor ihnen aber hatten Plünderer schon das Wrack aufgesucht und den Geldschrein an sich genommen. Was noch vorhanden war, wurde in der Stadt verkauft. Ein paar Tage lang verwandelte sich die öde Ortschaft zur Stätte eines Fiebertraums. Da wurden Mehltonnen durch den aufwirbelnden Staub gerollt, Spunde wurden aus den Weinfässern geschlagen, die Getränke ergossen sich in die aufgerissenen Münder der auf dem Boden liegenden. Géricault und seine Gefährten, ausgezehrt, voller Wunden, barfüßig im Getriebe umherstreichend, erhielten Seekarten, Decken, Hängematten zugeworfen. Nautische Instrumente wurden auseinandergenommen und von den Frauen als Putz ins Haar gesteckt. Kinder schleppten sich ab mit Felleisen und Koffern, Gruben in Papieren und Büchern. Ornamente von Schrankbeschlägen wurden an den Hüttentüren befestigt. Segeltücher, Bettlaken wurden zerschnitten, Takelwerk schlängelte sich die Wege entlang. In die Rolle ihrer Herren versetzten sich die Afrikaner, statteten sich aus mit Westen, Pantalons, Gilets, Degen und großen grauen Überröcken. Um Uhrketten, Stulpenstiefel rauften sie sich, hängten sich Epauletten, Ordensbänder über die verschwitzte Haut. Einige waren in dem wilden Aufzug zu sehen, die mit silberbeschlagenen Büchsen in die Luft feuerten oder durchs Fernrohr Ausschau hielten, hinüber ins Affendickicht. Händler wollten dem Gouverneur nicht die Fahne geben, die stolze Trikolore. Heulend warf er sich in den Sand, während das Tuch zerrissen wurde und mit seinem Blau, seinem Rot bald die Hüften der Tanzenden schmückte. Von geschwungenen Degen, Rudern, Bootshaken wurden die Franzosen vertrieben. Nach Dakar traten sie ihren schmählichen Abzug an. Bis Ende November des Jahres blieben die Überlebenden der Floßfahrt angewiesen auf Handreichungen von Mitleidigen in der Verbannung zurück, ehe man sich in Frankreich ihrer erinnerte und die Loire ausschickte nach ihnen. Es gehörte zu dieser von Phantasmagorien überladenen Zeit, dass Ende August Géricault's Sohn geboren wurde, dem er den Namen Hippolyte gab. Die Registrierung des Kindes als von unbekannten Eltern stammend, die Abschiebung der Mutter aufs Land, die Übergabe des Säuglings an Pflegeeltern, die Anstrengungen der Familie, den Skandal vor der Außenwelt zu verbergen, dies alles trug dazu bei, dass er sich immer mehr in sein Versagen, seine Lebensunfähigkeit zurückzog. In Roule, wo er in der Nachbarschaft des Hospitals Beaujon arbeitete, begann sein Dasein zwischen den Toten. Dort, in der Leichenkammer, versenkte er sich in das Studium der erloschenen Haut. Als das Bild zur Ausstellung in den Louvre gelangte, lebte er in tiefer Verstörtheit. Im Salon Carré stand er unerkannt zwischen den festlich gekleideten Damen und Herren der Gesellschaft, dem Hofstaat, der Meute der Kritiker, doch als er die Rufe der Bestürzung vernahm über die rohe, unverhohlene Attacke auf alles Hergebrachte, als er das Erschrecken sah angesichts dieser nackten Verzweiflung und die abschätzigen Bemerkungen hörte über die Farblosigkeit, die lehmige Düsterheit des Gemäldes, erfüllte ihn Genugtuung, Hochmut. Nichts könnte ich dran ändern, dachte er. Je mehr Schwarz drin ist, desto besser. Dieses tiefe Schwarz, dieses dunkle, wie elektrisch geladene Grau, diese dumpfen Umbratöne, sie enthielten das Unheil, das er bei jedem Atemzug spürte, schon in seinen Jugendarbeiten überwogen sie, die Impulse zum Malen entstanden in den Schichten, in denen die Unerträglichkeit des Lebens ihre Wurzeln hatte. Als 21-Jähriger hatte er die Sündflut, die letztlich auch die Medusa zum Scheitern bringen würde, gemalt. Da stürzten Regengüsse aus niedrig treibenden Wolken, das aufgewühlte Wasser brandete an schroffen Klippen, die ein paar Menschen erklommen hatten. Vom kentenden Floß reichte die Frau ein Kind dem Mann empor, während ein Jüngling auf den Brettern kniete. Weiter entfernt, am sinkenden Boot, waren noch die festgeklammerten Hände eines Ertrinkenden zu sehen, und das schwimmende Pferd mit geblähten Nüstern trug einen Toten. Das Motiv hatte der junge Maler einem Bild von Poussin zur Variation entnommen. Auch sein Vorgänger hatte auf alles Übliche in der Landschaftsmalerei verzichtet, die Felsen und Bäume zu nackten, skeletthaften Formen und das Gefälle des Wassers, den Unwetterhimmel, zu einer apokalyptischen Verbindung gebracht. Trotzdem waren dem Gemälde noch Spuren eines Naturereignisses zu entnehmen. Bei Géricault war allein eine Vision, eine seelische Erscheinung vorhanden. Es fehlte die rettende Arche, die in Poussins Werk still hinter den aus dem Wasser ragenden Dächern schwamm, und Mond und Blitz waren einem Sturm, einem Schrecken gewichen, wie sie nur in innerer Aufgewühltheit zu finden sind. Poussin hatte seinen sparsam ins schwärzliche Grau eingesetzten Farben noch ein melodisches Klingen verliehen. Ein fast sanftes Licht traf die Figuren in ihrer Reihung um das Boot, das Blau und Weiß des Alten am Ruder, das fahle Rot des an der Bordwand emporkletternden, das Weiß, Gelb und Blau der Frau, die das in rötliches Tuch gewickelte Kind dem Mann im blauen Hemd auf dem Felsblock entgegenhielt, und hin zu dieser Farbfolge führte das gleiche Rot und Blau, nur gedämpfter, in den Gewändern derer, die am Hals des Pferds an der treibenden Planke hingen. Bei aller Verlassenheit, Verdammnis im Bild des Boussin, blieb dem Beschauer eine schwermütige Andacht erhalten. Géricault zog uns in eine Preisgabe allen Rückhalts, zwang uns hinein in seinen angstvollen Traum. Seltsam war auch Boussins Welt, doch behielten wir gegenüber ihrer Abgeklärtheit unsere Besinnung. Géricault versetzte uns in Bestürzung, indem er uns einblicken ließ in den Prozess eines leidenschaftlichen psychischen Geschehens. Aus dem gleichen Jahr stammte der weiße Pferdekopf, dem Porträt eines Menschen ähnlich, einer Frau. Etwas rosa lag um die vibrierende Nüstern, voller Zärtlichkeit war die flaumige Haut, der weiche Schwall der Mähne, die über die Stirn fallende Locke abgetastet worden. Die dunkelglänzenden Augen trugen den Blick einer Geliebten. Und hinter diesem Gesicht stand schwärzeste Nacht. Auf dem Montmartre während seines letzten Jahres hatte er die Werkstatt mit dem Gipsofen gemalt. Das zerfallene Gebäude, hoch über der Ebene von Saint-Ouen, war ans Ende der Welt gerückt worden. Die Wolken verbanden sich mit dem Rauch, der aus dem Schuppen auf der Bergkuppe hervorquoll.